Nach dem Konzert fahren Kolja, Alex und Ilhan wieder mit dem Rad nach Hause. Morgen Vormittag noch. Dann müssen die beiden wieder nach Hause. Schade, denkt Kolja. Die Zeit mit den Freunden geht leider sehr schnell vorbei. Kolja bringt Alex und Ilhan am Sonntagmittag zum Bahnhof. Es ist gar nicht so schlecht in Glücksdorf, Kolja. Ist okay hier. Mach's gut, Kolja. Danke, ihr seid die besten Freunde. Bis bald. Der Zug fährt ab.